schlechte Dosis, Anarchie und Bier. Jeden Mittwochabend im Bermuda-Funk, Bobo Radio. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 25.05. ist, dann halte ich meine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend die Band Der Dumme August. Die haben einfach mal ihre Probe hier in das Studio verlegt. Tag. Hallo. Na? Hallo. Weil ihr probt ja jetzt im Moment gerade vor euren Unplugged-Auftritt im Sonic Ballroom, ja? Ja, am 19.06. Ach, du hast ja das Mikrofon, das kaputt ist. Mal gucken. Geht doch. Manchmal macht's. Ja, das hörst du ja nicht. Ich hör's schon ein bisschen. Ja. Hörst du mich? Am 19.06. spielen wir Unplugged im Sonic Ballroom. Letzte Woche haben wir zum ersten Mal versucht, dafür zu proben. Das war noch so halbgar. Nee, das war total scheiße. Das solltest du doch so nicht sagen. Ich nicht, ihr. Ja. Und gestern Abend hat der Rüdi uns dann gefragt, ob wir nicht heute Abend direkt das mal hier schön live zelebrieren wollen. Und wir haben dummerweise ja gesagt. Und das machen wir jetzt gleich. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Das ist cool, wie die Hip-Hopper, ne? Oh, ja, ja, yeah. Klar. Yeah. Alter. Ja, so Digga. Oft hat er ja kein Mikrofon in der Hand. Digga, ja. Wir unpluggen alles weg, ey. Unpluggen alles blutig. Junge, Alter. Ja, nochmal zu euch vorstellen, das ist der Emre. Du spielst ja auch bei Kommando Petermann. Ja, ich bin Emre, hallo zusammen. Und der Achim. Tag. Wer ihn, vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen, aber es war euch nicht so bewusst, weil er spielt nämlich Schlagzeug bei Supernichts und bei Knochenfabrik. Yep. Ne? Oder habe ich noch eine Band vergessen? Ja, da gab es noch ein paar andere. Himmel und Äd und sowas, ne? Hölle. Hölle und Äd. Whisky und Coke, Yin und Yang, Hinz und Kunz. Ja, in der Berten. Hallo, ja. Du spielst auch, spielst du noch bei Kommando Petermann? Ja, ja, selbstverständlich. Ja. Und früher noch bei den Superfreunden? Bei den Superfreunden, bei den Selfie-Millionärs, bei Neuland. Ach, scheiße, das bei wo war genau. Ich denn noch? Na, das war's, glaube ich, so ziemlich. Ja. Und jetzt der dumme August. Also, jetzt der dumme August. Da habe ich ja, als ihr mir das erzählt habt, dass ihr euch jetzt der dumme August nennt, habe ich echt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, was für ein dummer Name, aber setzt sich wohl durch, ne? Ihr habt jetzt schon eine Platte draußen? Die Platte ist draußen und die Besprechungen der Platte fangen fast alle damit an, dass die Leute, oh Gott, ich habe eine Platte auf dem Tisch und die Band heißt Der Dumme August, ich rechne mit dem Schlimmsten. Und dann hören sie aber rein und finden sie dann doch nicht so schlimm. Ich verstehe das nicht so ganz, weil ich finde das eigentlich einen sehr guten Bandnamen. Und weil Der Dumme August, wie der Wikipedia-Eintrag sagt, ist eine Figur des Scheiterns. Ja, und da finden wir uns natürlich als gestandene Punkrocker, die alle keine 20 mehr sind, sehr wieder. Ja, das ist nicht der traurige, schwule Scheiß-Lappenclown, sondern das ist der dumme August, der immer auf die Schnauze kriegt und immer gut meint, aber bei uns ist das anders. Wir geben auf die Schnauze und meinen es nicht gut, aber deswegen haben wir uns diese Kunstfigur gesucht, damit wir besser dastehen. Ja, und ihr macht ja Pop-Punk. Ja, sagt man das so. Sagt man so, ne? Ja. Gut. Ja, melodiösen, ruhigen Punk. Da passt es ja auch mit dem Unplugged. wir können ja schon mal in eure neue Platte reinhören. Da können wir das Lied Deine beste Freundin spielen, oder? Ja, gerne. Wir können uns in der Zeit... Was? Das war der dumme August von ihrer nagelneuen Platte, die bei, wo gibt's die? Backraufer Vita Records. In Berlin, Hauptstadt. In Berlin, also ihr könnt sie wahrscheinlich auch über die Post bestellen. Auch ja, ja. Auf unserer Homepage oder sonst wo. Das Mikro ärgert mich jetzt gerade wieder. Ja, mich auch. Ja. Ja, ihr wollt ja jetzt was live spielen, ne? Wir machen jetzt hier eine kleine Studio-Session. John Peel wird sich im Grab umdrehen. Und ich würde mir sagen, probieren wir das mal aus. Wir nehmen das Mikro erstmal weg. Okay, tschüss. Ja, das tschüss. Brauchen wir nicht. Dann nehmen wir das so. Augenblick, bevor ihr anfangt, gebe ich euch das Startzeichen. Warte mal. Das machen wir weg hier. Wir können ja mal so eine Crowdfunding-Aktion hier starten. Ein neues Mikrofon für Pogo Radio. Das ist nämlich arschteuer. Was kostet? Das, wo ich jetzt gerade reinspreche, hat, glaube ich, 200 Ocken gekostet. So. Jetzt legst du mir das hier direkt vor die Dinger. Ach so. Wenn du bereit bist, sind wir es auch. Ja. Na dann. Ja, es geht los. Ist soweit, ja. Ja, es geht los. Du fängst. Wir sitzen beide wie ein Paar in dieser neuen Bar. Aus den Boxen tönt Musik, die früher mal modern war. Du erzählst von diesem Buch, das du gelesen hast. Ich glaube, es geht darin um Angst, um Sehnsucht und um Hass. Die neue Platte von Lou Reed hat dich doch sehr berührt. Dazu habe ich keine Meinung, ich hab sie noch nie gehört. Ich höre dir nicht wirklich zu, ich schaue in dein Gesicht. Ich frage mich, was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Dein neuer Freund macht jetzt Musik, das finde ich interessant. Und wird der Sommer noch mal gut, darauf bin ich auch gespannt. Moderator von Sat.1 geht jetzt zu RTL. Er war auch früher schon mal besser, ach die Zeit vergeht so schnell. Der Weg zur Arbeit fällt dir schwer, es ist so viel Verkehr. Und die Krankheit deiner Mutter belastet dich sehr. Ich höre dir nicht wirklich zu, ich schau in dein Gesicht. Ich frage mich, was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Was muss ich tun, wenn ich dich küssen will? Wenn ich dich küssen will, was muss ich tun? Ja. Super. So geht das, ne, mit der einen Gitarre nur. Ja, der hätte euch ja eigentlich das Studio sparen können. So, ich gebe dir jetzt. Oder Gaffertape, mir ist meine Snare umgefallen. Oh, ja, kein Problem. Das wäre gut. Ja, da fragt der Hosche schon irgendwie, wer bei euch die Songs schreibt und die Texte und die Musik. Das ist unterschiedlich, aber diesen hier zum Beispiel habe ich geschrieben und auch den Text und die Musik, ja. Ja. Aber der Achim hat auch schon geschrieben und der Emre hat auch schon geschrieben. Das ist rübst die ganze Zeit nur rum, ey. Ihr habt das nicht gehört. Ja, das hat man gehört, ja. Ja. Das war Achim. Ja. Ich trinke doch gar nichts, du Otto. So richtig, dass der Emre die Musik geschrieben hat und der Achim den Text und ich die Gesangsmelodie mir dann ausgedacht habe und solche Sachen haben wir sogar auch schon hingekriegt. Ja. Ja, aber am besten ist es eigentlich, wenn du mit irgendeiner Idee kommst und die verfeinern wir dann 3 Jahre lang im Proberaum, bis ein Song fertig ist. Genau, ja, so läuft's meistens. Dann wird das so gekürzt, dass er erträgliche 3 Minuten lang ist, hoffe ich doch dann. Der ist schon von vornherein meistens 3 Minuten lang, weil viel mehr Text kriege ich sowieso nicht zusammen. Ja. Aber ja, wir machen den dann noch irgendwie zu einem Song zusammen. Ja, wer heute noch fehlt, das ist die Dani, die spielt bei euch Bass. Ja, die genau. Ist auf der Arbeit. Ja. Hört uns vielleicht jetzt geradezu in Tschechien. Die spielen ja sonst normalerweise Dani. Bei Express. Wie heißt Angelika Express. Angelika Express, ja. Bei Angelika Express. Und auch in der Live-Besetzung von The Night. The Night. You have to improve your TH, my dear. The Night. Jetzt ist der Rechner ausgegangen. Nee, nur der Bildschirm. Ach so. Das ist kein Problem. Hui, da haben wir Glück gehabt. Ja. Sollte man nochmal erwähnen, The Night, das ist der Burn, der ja auch wohl, wie ich das gerade gehört habe, deinen schönen Titeltrack gemacht hat. Der hat diesen Frühling die Unplugged-Reihe im Sonic Ballroom angefangen. Der ist, glaube ich, gestern, wie ich das mitbekommen habe, ziemlich abgesoffen. Ja, im strömenden Regen. Ja. Aber es war trotzdem schön. Ich war da und das war wirklich cool. Das war witzig. Es waren sehr wenig Leute nur da, weil es echt in Strömen geregnet hat. Aber Byrne hatte sich sogar so eine Wand hinten aufgebaut mit Lichterkette dran und so, hatte echt sich vorbereitet und hat saugut gespielt, hat, ich glaube, so 1,5 Stunden oder sowas gespielt. 1,5 Stunden? Ja, und wir haben davor gesessen, haben uns zwischen den Songs mit ihm auf der Bühne so unterhalten und ab und zu einen Weizen bestellt. Das war grandios, war ein schöner Sonntagnachmittag. Ein Weizen? Ja. Boah, ey, du bist ja nix, von nix fies, ey. Weizenbier! Das ist ein Sterben-Weizenbier-Trinker! Ja, sollen wir noch mal was von der Konserve spielen oder sollen wir jetzt noch mal weitermachen? Also ihr seid ja gerade gut eingespielt. Ja, komm, dann machen wir direkt noch eins. Dann machen wir einen noch und dann machen wir Konserve, dann brauchen wir hier eine Pause. Dann machen wir jetzt am Tresen meines Herzens. Ja. So, das Mikro kommt weg. Soll ich reinzählen? Mhm. Okay. Und ich schenk dir nochmal nach. Und all die anderen, die da sitzen, wollen auch noch was. Am Tresen meines Herzens. Hey, wir müssen mal aufhören. Nicht. Da klingelt's. Da klingelt's. Ja. Na, wer ist es denn? Ja. Niemand da? Das ist einer unten vielleicht. Die Dani. Nee, wer klingelt denn hier? Klingelstreich. Ja. Hey, ich habe ja gedacht, es ist vielleicht ein Nachbar, der sich gestört fühlt, aber das kann gar nicht sein, weil die Bässe von diesen Technos hier außenrum, die sind eigentlich viel lauter. Hm? Nee, das glaube ich nicht. Einfach weil... Warum klingelt denn das? Hier klingelt niemand. Egal, machen wir weiter. Wieder ein. Ab der Strophe. Zweite Teil Strophe? Ja. Okay. Wesen meines Herzens wird beständig eingeschenkt. Die Mehrheit nimmt ja sowieso ein Kurzgetränk. Alle wollen immer mehr, alle wollen irgendwas. Was bringt mir das? Alle saugen in sich auf, was sie kriegen können. Niemand wird mehr satt. Ganz besonders auf und wer sich ganz besonders aufdrängt, geht auch nicht allein nach Haus. Am Tresen meines Herzens gibt es heute ein Freigetränk und wer dann immer noch nicht satt ist, dem wird nochmal nachgeschenkt. Alle wollen immer mehr, alle wollen irgendwas. Was bringt mir das? Alle saugen in sich auf, was sie kriegen können. Niemand wird mehr satt. Alle wollen immer mehr, alle wollen irgendwas. Was bringt mir das? Alle saugen in sich auf, was sie kriegen können. Niemand wird mehr satt. Musik Jawohl. Das war der dumme August. Ich gebe mal das Mikro wieder an dich. So, ne, hier ist so. Das, ah, welches denn? Ja, das hier, ja, das eigentlich hier, hat es ja gar nicht geklingelt. Das, ja, das, ich habe dann mit meinem Handy so eine Art Klingel nachgemacht, damit keiner hier das mitschneidet. Und deswegen hatten wir den Song in der Mitte unterbrochen, damit man den nicht zu Hause irgendwie sich nochmal in Ruhe anhören kann. Das war dein sonst Handy gewesen, oder was? Nein, natürlich nicht. Nee. Du glaubst alles, was ich erzähle. Ja. Ach cool, guck mal, hier ist im Spiegel der Nachruf auf Guy Clark, der leider gestorben ist letzte Woche. Groß, ganz großer Musiker, der könnte das hier, der könnte uns mal zeigen, wie man das hier macht. Das habe ich ja zum Beispiel in meiner 15-jährigen Karriere als Pogo-Radio-Moderator gelernt, dass man den Gästen nie irgendwas in die Nähe legen darf, wo sie was lesen können. Weil es lenkt tierisch ab. Das tun die ja sonst auch nicht, die Leute, die hier sitzen. Ja. Buch, Buch, voll Buchstaben hier, Wörter, Wörter, weißt du? Die lesen ja eigentlich gar nicht. Der macht den Punk kaputt, der ist voll am Lesen, der Otto. So, was hast du sonst in den 15 Jahren Pogo-Radio gelernt? Dass es eigentlich ganz gut klappt mit dem Live. Was steht denn da? Da, ja, da klingelt es schon wieder. Geh doch mal bitte an die Sprechanlage. In der Zeit lese ich mal vor, gespannt, was der Hoshi gefragt hat. Hoshi, ja, warum wurde der dumme August gegründet? Die Berten und Emre Songs hätten doch ins Ripper. Da kommt jemand. Nein. Der Frank Mühe im Fußball-Outfit. Im Fußball-Dress. Hallo. Wahnsinn. Und wir haben schon gedacht, das sind die Nachbarn, die sich hier beschweren. Ne? Gib mal bitte das Mikro an Frank. Jetzt haben wir hier den Gitarristen von Super Nichts auch noch da. Ja. Der, in Trikot. Ja, wenn ihr, wenn ihr Zugang zur Webcam habt hier, dann werdet ihr seine strammen Waden jetzt sehen. Geil. Stramme Waden. Jetzt nochmal zurück zu der Frage. Warum wurde der dumme August gegründet? Die Berten und Emre Songs hätten doch ins Repertoire von Kommando Petermann aufgenommen werden können. Wollte Berten mal Frontmann sein oder wolltet speziell ihr vier auch mal gemeinsam Musik machen? Genau darum wurde der dumme August gegründet, weil diese Songs nämlich nicht so gut ins Repertoire von Kommando Petermann passten. Wir hatten so zwei, drei. Und auch, steht da schon richtig, ich hatte auch wirklich Lust, mal Frontmann zu sein. Und speziell wir vier wollten auch gerne Musik zusammen machen. Also vor allen Dingen fing das an mit Achim und mir und dann haben wir das irgendwie so gemacht. Oh. Also das war alles ganz anders. Das war nämlich so, dass der Berten diese Pussy-Songs hat, diese poppigen Mädchen-Songs und die passen einfach nicht zu Kommando Petermann. Und Hassan und ich haben uns gedacht, die sind gut, die Songs. Wir machen dem mal ein schönes Rhythmusbett. Da kann der Burschi sich mal austoben und dann hat er die Aufnahmen und dann ist gut und dann muss er sehen, was er damit macht. Und darüber, über der Proberei, dann kam ganz flott der Emre dazu und über der Proberei ist dann eine Band draus geworden und das macht Spaß. Und manchmal ist es sogar gut. Also gut, ja. Ja. Und das mehr kann man noch nicht verlangen. Man hat seine Freunde und macht Musik und manchmal ist es gut. Wer macht ja alle da? Schon wieder Emre. Was, Emre? Emre. Am rülpsten, ey. Ja, Emre, bevor du hier dann weiter rülpst, könntest du noch einen Aschenbecher holen? Dann haben wir nämlich noch, weil ich will hier jetzt auch noch eine rauchen hier. Hier. Der ist. Nee, nicht, nee, den, nee, nicht den, den ich da hinten benutze, genau, einen anderen. Ja, einen anderen. Und zwar da oben in der Küche oben. Oben drauf, da auf dem Regal irgendwo, da ist so ein Aschenbecher. Also, bis der Emre den Aschenbecher gefunden hat, würde ich sagen, wir spielen noch ein Lied von. Na, klar, Kaffeefilter. Alter. Nein, das ist. Das wirst du auch noch lernen. Emre, das ist für deutschen Filterkaffee. Sowas gibt es heute überhaupt nicht mehr. Wo ist es, Mann? Ja. Was spielen wir jetzt? Was wolltest du sagen, Rudi? Ja, wir wollten jetzt noch was von eurer neuen Platte spielen. Ein Lied, das er. Was wir jetzt gleich nicht spielen. Hey Sven. Hey Sven, ja? Ja. Okay. Hey Sven. Jetzt kommt Hey Sven. Danke. Hey Sven, ich gratuliere. Sie gehört jetzt zu dir. Doch sei dir gewiss, wenn sie heute Abend küsst, ist sie gedanklich bei mir. Als ich sie neulich traf, da strahlte sie mich an und fragte, was ich denn so mach und wie's mir geht. Und sie erwähnte, dass mein altes Fahrrad immer noch an ihrer Hauswand an der Ecke steht. Hey Sven, ich gratuliere, sie gehört jetzt zu dir. Doch sei dir gewiss, sie heute Abend küsst, ist sie gedanklich bei mir. Ob wir nicht bald mal einen Kaffee oder zwei zusammen trinken gehen könnten oder wollen. Und dass es schön wäre, wenn wir uns jetzt wieder öfter sehen und ob wir uns verabreden sollen. Hey Sven, ich gratuliere, sie gehört jetzt zu dir. Doch sei dir gewiss, wenn sie heute Abend küsst, ist sie gedanklich bei mir. Das war das Lied Hey Sven von der Dumme August. Die sind ja auch live und die spielen hier unplugged. Also wir haben einen Proberaum hier in das Studio verlegt. Und der Frank von Supernichts ist auch noch gekommen in seinen Fußballklamotten, frisch vom Fußballspielen. Und es war auch der Grund, warum es vorher geklingelt hat. Hier klingelt es normalerweise nie während der Sendung. Ach, du wolltest gar nicht sagen. Nee. Okay. Alle 2000 Leute, die hier wohnen, wissen doch, dass du unterabends deine Sendung hast. Ja, und dann die Pförtnerin ist eine Pförtnerin gewesen, ne? Ja, die lässt normalerweise um die Uhrzeit niemand rein. Ist aber hässlich wie die Nacht, ey. Junge, Junge. Ich bin einfach so durchgegangen. Die ist aber wirklich gut. Die macht ihren Job sehr gut. Die wusste auch sofort. Die weiß alles. Die kann sich alles merken. Im Aufzug hat eine Frau mich gefragt, ob ich Schnitzel will. Die hatte so ein rohes Schnitzel in so einer Frischhaltetüte. Aha. Magst du Schnitzel? Ich so, nee, lass mal. Und die hat auch noch zwei weitere Leute gefragt. War das so eine Runde mit Brille? Ja. Ja. Die ist sehr anstrengend. Dazu muss gesagt werden, Herkules Hochhaus, Rüdis Homebase hier ist konkret Ghetto, aber hallo. Ja. Aber auch Multikulti sehr. Sag ich doch. Ja, sogar der Hendre sitzt hier. Ja. Sogar ich darf hier sitzen. zu der runden Frau mit der Brille, da hat mal mein Nachbar zu mir gemeint, das ist eine Hure. Die klingelt nachts bei mir öfters mal. Aber ich kann nicht Nein sagen. Wer ist hier die Hure? Ich habe solche Begegnungen in letzter Zeit öfter. Gestern, als ich zum Burn, zum Unplugged-Konzert gefahren bin, war ich auf einer Rolltreppe an einer Straßenbahn und dann stand da so ein Typ mit so einem Rollkoffer, ein Pfandsammler, und drehte sich um zu mir. Ich war unter ihm so und wir fuhren hoch. Und dann sagte so, wenn du vorbei willst, ich kann nicht, bin gerade operiert worden. Dann hat er mir irgendwie erzählt, ja, gestern aus dem Krankenhaus raus, Blasensteine und bla bla bla. Und dann haben sie irgendwie irgendwas anderes angeschnitten und hat mir irgendwie seine ganze scheiß Krankheitsgeschichte auf der Rolltreppe erzählt, weil die so lang geht an der Neusser Straße. Ja. Und heute halt im Fahrstuhl Schnitzel. Ich weiß auch nicht, was los ist. Liegt an dir. Das liegt vielleicht an mir. Ja. Nachher ruft wieder irgendeiner, wir müssen zusammenhalten. Du bist halt irgendwas, so ein Schnitzeltyp, ne? Ja, das, man sieht mir schon an, dass ich gerne mal einen Schnitzel nehme. Ja, spielt da noch mal eins. Ja. Sollen wir? Ja, ihr müsst dann ja nehmen wir mal das Mikro ab. Ihr müsst ja eure Probe hier. Müsst ihr hier proben. Kannst du für einen Auftritt. Ich nehme das mal ab hier, warte mal. Mache ich das mal wieder runter und jetzt nochmal. Da brauche ich aber auf jeden Fall den Text. Kann ich dir festhalten? Nee, Emre braucht aber die Noten. Achso, Entschuldigung. So, jetzt. So geht. Wenn man also, setzt sich doch. Ich spiele ja sowieso nur hier das Gedenken und danach kann ich dann mich darüber beugen. Okay. Gut. Warte ganz kurz. Jetzt. Ich hab gesehen, dass du jetzt andere Kleider trägst. Ich hab gesehen, dass du nicht traurig bist. Ich hab gehört, dass du einen Wohnungskauf erwägst. Und dass du neuerdings auch viel gesünder bist. Das klappt so nie, das klappt so nie. Das kann ich nicht. Jawohl. Boah, ich hab total verkackt. Das stimmt. Boah, Mann. Können wir noch irgendwas einscannen an Musik, dass wir mal hören können, wo es eigentlich mal ursprünglich hingehen soll? Du kannst auch ins Mikrofon reden, dann hört's jeder. So, nochmal weh. Ach nee. Nee, jetzt zieh ich keine CDs da in den Computer ein. Da bist du spät gekommen. Das ist zu spät. Was wolltest du? Achim kommt um eine Minute vor acht und möchte jetzt Geld noch Musik auf dem Rechner laden. Was hast du denn zu empfehlen? Was wolltest du denn hören? Ja, wenn wir über Pop-Punk sprechen, du hast das Wort ja benutzt, dann gibt es so ein paar Bands, die fallen einem ein, die gut sind. Vielleicht habe ich es ja in der Playlist. Du warst schon mal hier in der Sendung. Vielleicht kommst du ja immer mit den gleichen CDs an. Fick dich. Ich empfehle von vorne bis hinten die Platte von den Hard-Ons. Most people are a waste of time. So, da gucke ich da mal. Bestimmt, ja, ne? Rüdi. Ja, das ist. Holst du mir bitte ein Bier? Nein. Oh Mann. Das dauert jetzt, mein Computer, der braucht da ewig, bis er da was findet. Bitte. Ja. Nein. So, dann suche ich mal nach den Arten. Ja, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber es geht darum, was es sein kann, wenn es gut ist. Muss ich mal durch. So, es gibt ja bestimmt Leute, die irgendwas behaupten, so, ihr klingt ja wie die Ärzte, weil irgendwie alle, die irgendwie keine Ahnung von Musik haben, alle irgendwie sagen, alles, was deutsch ist und melodiös ist. Ey, deutsche Musik, ey, harter Rock, ey, kennt ihr Tote Hosen? Ja, genau. Also, die Hard-Ons sind deine Favoriten. Was würdest du denn gerne hören von der Platte? Ja, sagen, What Would Steve Bates Do? Weißt du direkt Bescheid. So geht Pop. Aber da hat wieder hier eine andere Platte. Naja, oder hier. Oder Alles Durcheinander. Alles Durcheinander. Ich suche einfach mal das Lied. Wie heißt das Ding? What Would Steve Bates Do? Das ist Englisch. Ich weiß sogar, wie man What schreibt. What? Ich sag Willem, er sagt Watt. Wood. Das ist unglaublich, oder? Was? Nee, what would you die for? Das hätte ich dann. Scheiße, mach irgendwas von Hard-Ons an. Fertig aus. Hard-Ons. Seid ihr da wieder hier am Facebooken oder was? Hier da hinten? Am Facebooken. So, Hard-Ons. Die Platte, die hast du mir doch gerade gezeigt, oder? Nee, ich habe dir die Most People Are a Waste of Time gezeigt. Da hätte ich was. Sag mal, ich habe hier irgendwie 30 Titel von Hard-Ons. Da wird da irgendwas dabei sein, was dir gefällt. Mach doch einfach einen an. Cigarettes. Dann halt Cigarettes. Nee, Der ist scheiße. Der ist scheiße? Ich spiele ihn trotzdem. Geht weiter hier. Ja. Hier eine Live-Session mit der dumme August bei Pogo Radio. Ja. Ihr wolltet doch mal einen Pogo Radio-Jingle machen. Wie sieht's denn aus? Ja. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das Pogo Radio. Nein, nee, das war eben anders, aber das machen wir jetzt auch nicht. Wir machen das, wir nehmen das demnächst auf und dann schicken wir das und dann kannst du das als Jingle demnächst laufen lassen. Ja. Ja. Warte, ich muss die Gitarre noch kurz holen. Warte mal, ich halte das Mikrofon, das mache ich wieder runter hier. Obwohl das jetzt auch gar nicht mehr so ein Wackler hatte. Ich glaube, das braucht immer so eine Weile, bis es wieder läuft. So, warte mal, ich mache ein bisschen Lautstärke. Das ist jetzt kommt Tina, das ist jetzt mal zum Beispiel ein Song von Achim. Stimmt. Sag mal, are you ready, girls? Ich seh dich einmal an und weiß sofort Bescheid. Deine gute Laune ist nicht echt, Tina, glaube mir nicht, nur du bist voll und ich nehm das gleiche Zeug. Doch meistens ist der Morgen davon schlecht. Tina, geh nach Haus, Tina, geh nach Haus. Hey, komm mal runter, schlaf dich aus. So viel Schnaps und Speed, das ist das alte Lied. Du sahst aber ehrlich schon mal besser aus. Schlaf dich aus. So viel Schnaps und Speed, das ist das alte Lied. Du sahst doch ehrlich schon mal besser aus. Tina, geh nach Haus. Tina, geh nach Haus. Komm mal runter, schlaf dich aus. So viel Schnaps und Speed, das ist das alte Lied. Du sahst doch ehrlich schon mal besser aus. Tina, geh nach Haus, Tina, geh nach Haus. Hey, komm mal runter, schlaf dich aus. So viel Schnaps und Speed, das ist das alte Lied. Du sahst doch ehrlich schon mal besser aus. Ja. So, hier, bitte, eure Mikrofone. Oder wollt ihr erst noch was trinken? Überbewertet bitte mit schön. Der Trinkerei. Ja, ne? Ja, ja das ja. war Tina. Ja, super. Die Schlampe. Mhm. Ja, Rüdi, was hast du in den letzten 15 Jahren gelernt? Vielleicht mal eine Frage stellen. Ich lerne ja immer wieder dazu. Ja. Obwohl, du hast ja schon nach dem Bandnamen gefragt. Ja. Immerhin. Ja, ja. Jetzt, jetzt sollst du mal fragen, warum macht der eigentlich Musik? Ja, genau, warum macht der eigentlich Musik? Warum studiert er nicht Kunst? Nee, also der Hosche, der hilft mir ja mal aus, ne? Ja, macht er jetzt aber auch nicht. Aber macht mehr. Er ja gar nicht, ne? Sich jetzt irgendwie. Nur irgendwie, ja. Dave ist jetzt wieder da, der war eben weg. Ja. Macht dem Achim noch mal einer den Suff an. Den Snuff? Ach so, Snuff. Snuff. Ja, ja, Snuff. Du hast dich aber Achim direkt Suff gelesen. Also jetzt. Also bitte. Ich fühle mich hier falsch präsentiert. Wie sieht es eigentlich aus mit eurer Setlist? Habt ihr noch was auf Lager? Wir haben mindestens noch einen auf Lager, ja. Ja. Alles andere wäre sehr, sehr spontan. Das hier war schon ja. spontan. Schon. Ich sehe gerade, die Bank ist gleich durch. Brauchst du eine neue? Ja. Stimmt, du, ja. Du hast die Bank kaputt gemacht. Ja, ja. Da ist ja richtig eine Delle drin hier. Rüdigs Wohnzimmer. Wenn ich mir beim nackten Arsch morgens beim Frühstück drauf sitze, kriege ich eine Spreisel rein hier. Das war schon vorher. Ja, ja. Ja. Und jetzt? Ja, und jetzt. Weil du keine Frage hast, müssen wir direkt weiterspielen. Ja, ist ne? eure Sendung. Ja, bitteschön. Das ist mein Präsent an euch. Das ist eure Sendung. Ja. Ich dachte, das wäre deine Sendung. Nee, ich hab mich schon... Ich hab nichts zu verlieren hier. Ihr habt noch was zu verlieren. Wir haben gar nichts zu verlieren. 15 Jahre Pogo-Radio, da hast du nichts mehr zu verlieren. Gar nichts. Also ich träume nicht... 27. Stock im Ghetto, da hast du nichts zu verlieren. Ich träume nicht vom großen Erfolg. Bei euch sieht es vielleicht anders aus. Nee, wir träumen da schon lange nicht mehr von. Ja, der Emre träumt schon ein bisschen davon, da, ne? Ja, ja. ja. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hältst du das Mikro oder die Gitarre? Ich halte die Gitarre. Okay. Ja. Ja, dann kann ich wieder in Ruhe hinsetzen und ein Bier trinken. Ja, Emre, wie sieht's denn bei dir aus? Wie willst du die Band nach vorne bringen? Gibt's da irgendwelche Kniffe, irgendwelche Tipps? Wie macht man das heutzutage? Früher aufstehen. Ja. Weniger Bier trinken. Weniger Zigaretten rauchen. Was kann man denn mehr machen? Nicht immer nur weniger. Ich würde eher alles ein bisschen reduzieren statt mehr. Weniger Proben. Immer. Das ist immer besser. Weniger Akkorde. Genau. Ja. Sollen wir 2000 Kilometer spielen? Ja. Soll ich das vielleicht? Grüßen wir die Asseteile, die hört gerade live in Istanbul zu. Ja. Ah. Oh. Ja. Merhaba Asetai. So, ich mach mal was Neues hier bei Pogo Radio. Und zwar habe ich das vorher schon geübt. Und zwar kann ich hier mit Facebook Live Cam, ne? Das hast du doch vorhin schon gemacht. Ja, ich habe das geübt. Jetzt machen wir es richtig, ne? Oh Gott. Ja, ja, da kann ich nämlich hier, was sind die Siehste? 15 Jahren doch was gelernt. Jetzt ja. Hat er, ja, das ist jetzt wirklich eine Premiere. Während der Sendung filme ich das Ganze und es wird dann live bei Facebook übertragen. Okay, jetzt sind wir live auf Facebook. Ja, obwohl ich eigentlich das, wenn ich so Öffentlich-Rechtliches gucke, finde ich das eigentlich total eklig, wenn die da immer Facebook, wenn die immer Werbung für Facebook machen. Weil es ist ja eine private Firma und die Öffentlich-Rechtlichen, die sollen ja keine Werbung machen, aber die machen Werbung für ein privates Unternehmen. Das finde ich eigentlich total ekelhaft. Aber also, ich mach's hier. Nimmst du mir das Mikro hier wieder ab oder soll ich hier reinsingen? Spielst du keine Gitarre? Nee. Ach so. Nee, dann mache ich eins. Du hast jetzt dann alle beide Hände frei. Mhm. Dann kannst du das Mikro halten. Ja. Ich mache dann ab und zu mal so oder so. Wenn du schreist, dann gehst du einfach ein bisschen weiter weg. Wenn du flüsterst, dann gehst du ein bisschen näher ran. Ja, ne? Ja, okay. Das müsste hier funktionieren. Okay. Und dann drücke ich jetzt hier. Auch? Ja, das ist das Kurze. Das und dann sage ich jetzt hier mal, ich schreibe mal rein, Beschreibung, Live-Video. Ne? Beschreibe dein Live-Video. Warte mal, was muss ich da reinschreiben? Was beschreibst du da? Live schreibe ich aber mal rein hier. Emre, das ist jetzt live. Emre. Das ist jetzt live auf Facebook so, auch. Warte mal, wird nicht mehr gerülpst. Da ist wieder diese. So. Du bist jetzt raus, Emre. So, jetzt geht's los hier. Ja. Waffen, kein Problem. Wir müssen auch dann hier du bist raus. International wird hier gerade. Ja. Von allen, nicht auf den Text. Nicht auf den Text legen. Du hast in deiner Frau geschrieben und kannst sie nicht auswendig. Emre braucht das für die Akkorde. Emre braucht. Ja, Emre braucht. Okay, der Sommer oder was? Ja. Okay, 2000 Kilometer. Ich sitz so gerne hier bei mir und spiele Platten vor Gericht. Ich senk die Nadel auf Vinyl und ich denk dabei an dich. Was wär dein nächstes Lied? Was würdest du jetzt wählen? Zu diesem Album hier würd ich dir gerne noch so viel erzählen. Wie gerne sitze ich bei mir und lad mir Freunde ein. Wir sitzen da und trinken Bier, nur um zusammen zu sein. Und dann denke ich an dich und was du jetzt so machst. Was hast du an, wie riechst du und ich höre, wie du lachst. 2000 Kilometer. Was machst du? 2000 Kilometer. Bist du allein zu Haus? 2000 Kilometer. Wie geht's dir? 2000 Kilometer. Gehst du heute auch noch aus? Dann denke ich an dich und was du jetzt wohl machst. Was hast du an, wie riechst du und ich höre, wie du lachst. 2000 Kilometer, was machst du? 2000 Kilometer, bist du allein zu Haus? 2000 geht es dir? 2000 Kilometer. Gehst du heute auch noch aus? 2000 Kilometer. Wie ist das Wetter bei dir? 2000 Kilometer. Ich ruf dich später an. 2000 Kilometer. Liest du ein neues Buch? 2000 Kilometer. Puh. Keine Ahnung, die letzten Akkorde richtig waren. Ah, ging so. So, bitte. Mikrofon wieder. So. So, die Aufnahme ist fertig. Ihr könnt ja dann also, bei... Das ist jetzt schon auf Facebook, kann man das jetzt schon das sehen? Das kann man oder? Jetzt schon sehen, ja. Unfassbar. Das kann man jetzt schon sehen. Es waren sogar 3 Zuschauer dabei, die das live mitbeobachtet haben. Ja, cool. Ja. Entschuldigung, Mann. Ja. Ja. Soweit die Technik. Jetzt haben wir noch gut neun Minuten, ne? Ja, haben wir noch. Noch einen Song, oder Scheiße, nicht? Wir haben eigentlich keinen mehr. Wieso? Also wir haben noch welche, aber die haben wir nicht vorher mal ausprobiert. Aber ihr seid ja hier zum Proben. Ja. Ne? Ihr habt eure Probe heute extra verschoben. Hinter dir liegen noch welche. Oh, und dann können wir ja mal sagen hier. Frank, da hinten dieser, genau, der Glattestapel. Jetzt muss ich die Gitarre spüren. Ich frage genau. Nee. Oh Leute, ich muss abbauen, ne? Ach so. Ja. Ja, sag wenigstens Tschüss. Ja, Tschüss. Ne? Tschüss, viel Spaß noch. Sind noch 9 Minuten, ihr habt es gleich geschafft. Die schönsten Mädchen tatsächlich. Tschüss, Frank. Nee, das geht nicht, das haben wir probiert. Tschüss, Frank. Komm mal wieder vorbei. Ja, ja. Demnächst auch wieder unangeladen, ne? Ja, genau. Tschüss. Ciao. Das mit den Schuhen, das ist geil. Ja, wir können die, das sind die Geschichten. Das sind Geschichten? Bist du sicher? Dann lieber. So. Dann schon eher. Das war's, Rüdi. Wirklich. Ja? Dann schon eher Küss mich. Ja, spiel doch irgendwas, was. Habt ihr nicht irgendwie so ein altes Lied noch irgendwie im Petto? Doreen kann ich nur, aber ohne. Doreen ohne, dann aber ohne Solo-Gitarre. Das ist eure Sendung, das ist eure kostbare Sendezeit, ne? Das ist jetzt. Also ich würde sagen, entweder Küss mich oder Doreen, aber sonst nichts mehr. Ja, dann probiere ich mal Küss mich. Aber. Das ist ja im Endeffekt so wie so ein Bewerbungsgespräch, was ihr hier macht, ne? Also ich meine, irgendwann, nein, wenn ihr euch. Ach, doch, da brauchst du dann wenn hier, ihr, ne, wenn ihr zum Beispiel euch mal irgendwo bewerbt für ein Konzert. Ne? Genau. Und dann googelt dann derjenige oder diejenige, die das Konzert veranstaltet, googelt dann euch und dann sieht er, Pogo Radio Wahnsinn und hört sich die Sendung an, diese eine Stunde. Und da wollen die ja wissen, wie ihr so tickt. Pass auf, Rüdi, jetzt hast du eigentlich im guten Licht glänzen. Jetzt hast du mal richtig was zu tun, weil jetzt ist es auch wichtig, dass Achims Background-Gesang kommt. Weil den muss man hören. Warte mal. Ich spiele gar nichts dabei. Obwohl, scheiße, ich spiele doch was. Du musst, nee, hier, Rüdi, ich muss das Mikro nehmen. Ich spiele ja Gitarre auch. Ach so, okay, warte mal. Kannst du bitte dein Bier vor meinem Schlagzeug stellen? Ich dachte, ich wäre durch. Das steht wieder. Wo ist denn eine Gitarre überhaupt? Gitarre? Der nimmt der Emre gerade die andere Gitarre, ne? Emre, das spiele ich. So sieht es aus hier. Verrückte Welt. Das ist überhaupt für ein Teil. Crazy. Geschenk bekommen. Ja. Schönen Gruß an meine ehemalige Kollegin Kerstin Schnitzi Schnitzer. Die hat mir diese Gitarre, mit der ich hier gerade die ganze Zeit ein bisschen spiele, wenig spiele, geschenkt. Und ich bin total dankbar, weil die ist echt. Ich mag die sehr gerne. Gib mal her. Die Gitarre? Ja. Okay. Was hast du denn da für ein Schätzchen? Das geht alles in eurer Zeit ab, ne? Jetzt klimpern die beiden wahren Gitarristen der Band. Und ich sitze dumm da. Okay. Der dumme August. Let's go. Der dumme August. Okay. Aber jetzt kommt ein Song, der ist niegelnagelneu. Der ist auch nicht auf der Platte. Der ist neuer als die Platte. Und die ist gerade mal 2 Monate alt. Kann einiges schief gehen jetzt. Und wir haben das auch noch nicht ausprobiert, das so zu spielen. Wir gucken mal. Das heißt, es ist, da geht es nicht um Liebe, aber trotzdem heißt es Küss mich. Küss mich. Boah, das war jetzt aber ein geiler Satz. Ja. Ich bin ganz ergriffen. Okay. Angst. Ich komme aus Einsamkeit. Küss mich. Nichts mehr, Rüdi, da brauchst du gar nicht zu gucken, das ist zu Ende. Ja, Wahnsinn, das war hier gerade die Band Der Dumme August. Die haben ja einfach mal die Probe hier ins Studio verlegt. Ins Studio? Ja. Ja, nee, die Sendung ist gleich vorbei, du kannst schon nachspielen. Ja. Wolltest du im Hintergrund ein bisschen rumklimpern? Ich habe gerade bei dem Song Küss mich ganz schön diese Solo-Gitarre verkackt. Ja? Ja. Ja, habe ich gar nicht gemerkt. Fast nicht. Ich auch nicht. Nee. Ich glaube, dass wir auch. Aber es macht eh nichts. Wir müssen die Sendung eh nochmal wiederholen. Ich habe vergessen, Rekord zu drücken. Ey, das ist Probe, Mann. Wie oft hast du den Witz in den letzten 15 Jahren schon gebracht? Ich habe das sogar einmal geschafft, ne? Das glaube ich. Ja. Ja, das war wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 25.05. ist, dann handelt sich meine Wiederholung. Und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Wir hören jetzt noch ein Lied von, ich sag mal, Lied Baski. Ich bin zwar ein absoluter Fußballhasser, aber diese Band aus Berlin, die hatten, glaube ich, außer dem Namen nichts mit Fußball zu tun. Hoffe ich doch. Tschüss. Tschüss, es war schön mit euch.